1. Agrippa gestatet Paulus das Wort, woraufhin diese seine Hand ausstreckte und im IT seiner Verti Deigungsrede begann. 2. Erklärt, dass sich Glücklich Schatzer, sich Hut vor König Agrippa gegen die Vorwurf der Juden verteidigen zu dürfen. 3. Besonders vorteilhaft sei dies, da der König ein ausgewiesen Erkenner der judischen Branche und Streitfragen sei, weshalb ein geduldig Anhörung bat. 4. Aljuden wussten genau, why avon jugenden sein Leben in seinem eigenen Wochenend in Jerusalem verbracht habe. 5. Sie konnten besuchen, sofern sie dazu bereit waren, dass nach der strengsten Richtung ihrer Religion als Pharisäer gelebt habe. 6. Nun stehe hier vor Gericht, weil auf die Verheißung hoff, die Gott einst den Vorfahren gegeben habe. 7. Sei dieselbe Hoffnung, deren Erfüllung dies Wolfstamm durch ihren unermüdlichen Gottesdienst bei Tag und Nacht zu erreichen such 10. 8. Warum wird es unter ihnen für unglaubwürdig gehalten, das Gott in der Lage sei, tot wieder zum Leben zu erwecken? 9. Selbst sei früher der festen Übersügen gewesen, den Namen von Jesus aus Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen zu müssen. 10. Dies Tate in Jerusalem, wo viel Glaubig ins Gefängnis warf und Hinrichtung unterstutz, nachdem die Vollmacht der Hohepriester erhalten hat. 11. In den Synagogen versuchte oft, sie durch Bestrafungen zur Gotteslasterung zu swingen und verfolgt sie in seinem extremen Eifer sogar bis in Auslandisch Stadt. 12. Mit diesem Auftrag und der ausdrücklichen Genehmigung der Hohepriester reist schließlich in Richtung Damaskus. 13. Unterweg soll mitten am Tag ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war und in so sein Begleiter vollständig umstrahlt. 14. Als sie als zu Boden stürzten, hort ein Stimm in hebräischer Sprache, die in fragte, warum sie verfolgend ebes nichts wecklos sei, sich gegen diesen Widerstand aufzulehnen. 15. Auf sein Frage nach der Identität des Sprechers antwortet der Herr, das Jesus sei, den Paulus gerade verfolge. 16. Befahl im Aufzustehen, da im Erschienen sei, in zum Diener und Zügen für das zu Ernenen, was a gesehen habe und noch sehen word. 17. Debi Versbracher im Schutz vor seinem eigenen Volk und vor den Heiden, zu denen in nun senden word. 18. Sein Auftrag bestehe darin, ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich von der Dunkelheit zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott bekehren. 19. Infolgedessen war dieser himmlischen Erscheinung gegenüber nicht angehorsam, sondern folgte der göttlichen Anweisung unmittelbar. 20. Zuerst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Juda und schließlich bei den Heiden verkündet die Notwendigkeit der Ruhe und Umkehr zu Gott. 21. Aus diesem Grund ergriffen in die Juden im Tempel und unternahmen den Versuch, in gewaltsam zu töten. 22. Da jedoch bis zum heutigen Tag gottlichen Beistand erfahren habe, besuche nun vor allen Menschen nichts anders als das, was die Propheten und Mose vorausgesagt hatten. 23. Namlich, dass der Christus lay den Mass und als Erster von den Toten auferstehen word, im sowohl dem judischen Volk als auch den Heiden das Licht zu verkünden. 24. Warren Paulus dies Verteidigung vorbracht, rief Festus Lord, dass Paulus den Verstand verloren habe und sein Großes Wissen in wahnsinnig make. 25. Paulus erwidet jedoch hofflich, dass Keenswegs wahnsinnig sei, sondern wird der Wahrheit und der Vernunft aussprech. 26. Der König sei über dies Arenis bestens informiert, weshalb fen zu im sprech, da dies dinge nicht im Verborgenen geschehen seien. 27. Fragte den König direkt, aber den Propheten glaub, und fügte hinzu, dass von Agrippas Glauben übersucht sei. 28. Agrippa antwortet daraufhin, dass Paulus in fast dazu überredet hat, ein Christ zu werden. 29. Paulus entgegnet, dass sich von Gott wünsch, dass nicht nur der König, sondern als Zuhörer so werden wir, abgesehen von seinen Fesseln. 30. Danach erhoben sich. Der König, der Stadthalter, Bernichund al anderen anwesenden m die Sitzung zu binden. 31. Im privaten Gespräch waren sie sich einig, dass dieser Mann nichts getan habe, was den Tod oder ein Gefängnisstrafe rechtfertigen word. 32. Agrippa bemerkt schließlich gegen über Festus, das man Paulus hat freilassen können, wenn nicht die Berufung auf den Kaiser eingelegt hat.